In mehreren Einheiten im Bezirk Südhamgyong wurden die Mosaikwandgemälde errichtet, die die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il darstellen. In der Ziegenfarm der Jugend in der Stadt Hamgyong und im Bergwerk Sangnong wurde das Mosaikwandgemälde von den sonnenerleuchteten Staatsführern Kim Il-sung und Kim Jong-il im Heiligen Gebirge der Revolution Daegu und im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Sangjung im Kreis Hamgyong das Mosaikwandgemälde von den Staatsführern auf den Feldern mit reifem Getreide errichtet. Das Mosaikwandgemälde im GLB-Zonul im Wohnviertel Sudong hat das Motto Gedeihe ewig, mein großes Heimatland und das Mosaikwandgemälde in der Gemeinde Kumsa, Kreis Kumya, das Motto Die stets siegreiche, einmütige Geschlossenheit würde ewig fortgehen. Die Mosaikwandgemälde wurden in den betreffenden Einheiten eingeweiht.